Schritt C, C2, A. Ich nehme die Puppe. Soll ich sie Ihnen als Geschenk einpacken? B. Probier doch den Fisch. Ich kann ihn dir nur empfehlen. C. Ich brauche den Mixer. Bringst du ihn mir bitte? D. Wie geht dieses blöde Ding nur an? Ich verstehe es nicht. Warte, ich zeige es dir. Du musst hier drücken.